Eine zentrale Veranstaltung zum 90. Gründungstag des Kommunistischen Jugendverbandes Koreas fand am 27. August im Zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang statt. Daran nahmen Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setgadia PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die Funktionäre und Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes sowie die Jugendlichen und Studenten teil. Der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Sun Yong-nam, hielt ein Referat mit folgendem Inhalt. Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Analyse der Erfordernisse der sich entwickelnden Revolution gründete Genosse Kim Il-sung am 28. August zu C16 1927 aus den kernbildenden Personen des antiimperialistischen Jugendverbandes und den in verschiedenen revolutionären Organisationen gestellten und erprobten jungen Revolutionären den Kommunistischen Jugendverband Koreas. Damit wurde die einheitliche Führung der gesamten koreanischen Revolution durch Kim Il-sung zuverlässig verwirklicht und konnten sich die koreanische Revolution und Jugendbewegung, deren Wurzel der Verband zur Zerschlagung des Imperialismus ist, unbeirrt entwickeln, gestützt auf die starke avantgardistische Organisation mit den revolutionären kernbildenden Kadern. Die Jugendbewegung Koreas, die sich unter der Leitung von Kim Il-sung zur sozialistischen Jugendbewegung von Juche entwickelte, wurde dann dank der Politik von Genossen Kim Jong-il für die Wertschätzung der Jugend zu einer Jugendbewegung vom Führer weiter verstärkt, die die Idee und Sache des Führers treu ergeben unterstützt. Die koreanische Jugendbewegung von Juche hat heute unter der Führung vom verehrten Genossen Kim Jong-un, der die Liebe und das Vertrauen zur Jugend als Natur in sich vereint hat, ein neues Zeitalter des Aufschwungs in ihre Entwicklung eingeleitet. Alle Jugendlichen sollen unter der Führung von Genossen Kim Jong-un für den endgültigen Sieg des koreanischen Sozialismus, für die ununterbrochene Entwicklung der ruhmreichen Kim Il-sungistisch-Kim Jong-istischen Jugendbewegung und für die aufsichtsreiche Zukunft des jugendstarken Landes von Baekdusan voller Vitalität voranschreiten, so hob der Referent hervor.